Okay, let's pray. Lasst uns beten. Father, we thank you for what we heard. Vater, wir danken dir für das, was wir gehört haben. We must decrease and you must increase. Dass wir abnehmen müssen und du zunehmen. And Lord, thank you tonight. Und Herr, danke that heute your Abend. Word is spirit and life. Dass dein Wort Geist und Leben ist. Let it transform us tonight, I pray. Lass es heute uns umformen, Herr. Darum in bitte Jesus ich. Name, yes. In Jesu Namen bitten wir. Amen. Amen. Okay, turn to Jeremiah chapter 38. Blättert zu Jeremia 38. And 2 Corinthians chapter 2. Und 2. Korinther 2. I have a lot of favorite verses in the Bible. Ich habe eine Menge Lieblingsverse in der Bibel. I think one of my three favorite verses is in 2 Corinthians 2. Ich glaube, einer meiner drei Lieblingsverse befindet sich im 2. Korinther 2. Verse 14. Vers 14. It says, but thanks be to God. Da heißt es, Gott aber sei Dank, who always leads us in his triumph in Christ. Der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him. And every place. Und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Think of the fact that God has triumphed. Denkt einmal über diese Tatsache nach, dass Gott triumphiert hat. What does that tell you when someone triumphs? Wovon spricht das, wenn es heißt, jemand triumphiert? Tells me that there was a battle. Das sagt mir zunächst einmal, dass es eine Schlacht gegeben there was hat. An opponent. Dass da ein Gegner war. There was an enemy. Ein Feind. There was maybe deep hatred from the enemy. Da war möglicherweise hatred, also Hass vom Feind. A desire to destroy. Der Wunsch nach Verderben, nach Zerstörung. Scholars tell us that as Paul is writing here. Und Schriftgelehrte sagen uns, wovon Paulus hier schreibt. He's talking about an event that would occur in Rome, maybe once in someone's lifetime. Er spricht hier von einem Ereignis, das im Leben eines Menschen in Rom passiert ist, vielleicht einmal nur im Leben. This was a parade, a triumph. Und zwar von einer Parade, ein Triumphzug. It was a general that would be coming back with his army. Und zwar ist hier gemeint ein General, der mit seinen Armeen zurückkommt. It was the highest honor you could receive. Und das war die höchste Ehre, die man erhalten konnte. But there were certain conditions. Aber es gab gewisse Bedingungen dafür. First was that the general himself had to be on the field. Die erste Bedingung lautete, der General musste selbst auf dem Schlachtfeld stehen. That means his life was in risk. Das bedeutet, sein Leben stand in Gefahr. The campaign had to be completely finished. Und dieser Feldzug musste komplett abgeschlossen sein. The region had to be completely secure. Und dieses eroberte Gebiet musste komplett sicher sein. The victorious troops had to be brought home. Und die siegreichen Truppen nach Hause zurückgeführt werden. At least 5,000 of the enemy had to fall in one battle. Und zumindest 5,000 der Feinde mussten in einer Schlacht gefallen sein. A positive extension of the territory had to be gained. Und es musste eine Erweiterung des Gebietes, des Staatsgebietes erreicht worden sein. And victory had to be over a foreign enemy. Und es musste ein Sieg erlangt worden sein über einen feindlichen, über einen fremden Feind. This occurred maybe once in someone's lifetime. Und das passiert eben einmal vielleicht im Leben eines Menschen. And God has triumphed in Christ. Und Gott hat diesen Triumphzug in Christus herbeigeführt. He has triumphed over death. Er hat über den Tod triumphiert. Satan brought death in through sin. Satan hat den Tod durch die Sünde ins Leben gerufen. Satan, who left God, Satan, der Gott verlassen hat, declared 5 times that he will ascend above God. Er erklärt 5-mal, dass er sich über den Allerhöchsten setzen wird. In Genesis chapter 3, he brought sin into the world. In 1. Mose 3 heißt es, er brachte die Sünde in die Welt. In Romans chapter 5, verse 12, Römer 5, 12. Sin entered through Adam. Die Sünde kam durch den Adam. Passed right through to Moses. Über den Mose even before the law was there, bevor noch das Gesetz kam, sin was present, war schon die Sünde da. It was passed from generation to generation, sie wurde weitergereicht von Generation zu Generation, right through humanity, durch die ganze Menschheit hindurch. Satan had apparently won the victory. Und Satan, so schien es, hatte den Sieg erreicht. What could God do now? Was konnte Gott nun noch tun? I made them sinners by nature. Ich habe sie zu Sündern gemacht, von Natur aus. They are sinners before they're even born. Sie sind schon Sünder, bevor sie noch auf die Welt kommen. Psalm 53, verse 8. Psalm 53, 8. They come out of the womb speaking lies. Sie kommen aus dem Mutterleib hervor und sprechen Lügen. What a victory. Was für ein Sieg. What a victory. Was für ein Sieg. I have turned God's creation against him. Ich habe die Schöpfung Gottes gegen ihn gewandt. Oder? Now look at them. Nun schaut euch sie an. They are decaying. Sie verenden. Sie They're getting older. Sie werden älter. They're getting hunched over. They're bending over. Sie werden gebückter. They're having a difficult time. Sie haben eine schwierige Zeit. They're getting arthritis and sickness. Sie haben Arthritis und Krankheiten. It's beautiful. Es ist wunderbar. What a victory. Was für ein Sieg. Death. Tod. Death. Tod. Oh, I love it. Death. Ah, ich liebe das. Tod. Death. Tod. And God had a problem. Und Gott hatte ein Problem. So it is, so it appeared. So schien es zumindest. But how can you outthink an all-knowing God? Aber wie kannst du einen allwissenden Gott ausrechnen? Unless you completely underestimate him. Außer du unterschätzt ihn völlig. And so the devil completely underestimated the wisdom of God. Und so tat es Satan. Er unterschätzte diese Weisheit Gottes komplett. And God would send Messiah. Und Gott sandte den Messias into the world, in die Welt, to bring his kingdom, um sein Königreich hervorzubringen. And Satan would use evil sinners, und Satan benutzte böse Sünder, that would not receive him, die ihn, diesen Messias, nicht annehmen würden, but as a token of their appreciation, aber als Lösegeld für diese Wertschätzung, would nail him to the cross. Ihn ans Kreuz nageln würden. What do you think about that, God? Was denkst du denn darüber, Gott? Death. Tod. Death. Tod. Reigns. Tod regiert. Except. Außer. On the third day. Am dritten Tag. Jesus rose from the death. Da kam es zur Auferstehung von Jesus. He rose from the dead. Er wachte auf von den Toten. And he conquered death. Und er eroberte diesen Tod. 1. Korinther 15, 54. Jesus would cry out. Da rief Jesus aus. Through his word. Durch sein Wort. Oh, death. O Tod. Where is thy sting? Wo ist dein Stachel? Oh, death. O Tod. Where is thy victory? O Tod, wo ist dein Sieg? God has triumphed. Gott hat triumphiert. This was no small thing. Das war nicht eine Kleinigkeit. God triumphed. Gott hat triumphiert. No small thing. Keine Kleinigkeit. It took his very son. Es hat seinen eigenen Sohn bedarf. It took the second person of the Trinity. Die zweite Person in der Dreieinigkeit. This was no small battle. Das war keine kleine Schlacht. This would take everything that God was. Und das hat alles dessen bedurft, was Gott darstellt. God would have to become a human being. Gott musste Mensch werden. This was no small battle. Das war keine kleine Schlacht. No small commitment. Keine kleine Hingabe. He would have to take on flesh and blood. Er musste Fleisch und Blut annehmen. It would have to be done exactly. Und das musste ganz genau geschehen. Born of a virgin. Aus einer Jungfrau heraus geboren. With the blood of God. Mit dem Blut Gottes. Acts chapter 20 verse 28. Apostelgeschichte 20, 28. It was God's blood. Es war Gottes Blut, running through the veins of Christ, das durch die Adern Christi ran. Sinless, perfect blood. Sündenlos und vollkommenes Blut. He would become the Lamb of God. Er wurde zum Lamm Gottes. Sacrificed on a cross. Geopfert am Kreuz. And he would destroy death. Und er zerstörte den Tod. What a victory! Was für ein Sieg! But thanks be to God who leads us in His triumph. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Now we see problems here. Nun, da sehen wir Probleme. We see Christians, wir sehen Christen, who don't understand that the victory is won. Die verstehen nicht, dass der Sieg bereits erlangt wurde. Number one, they are living their Christian lives for victory. Die leben ihr christliches Leben, um diesen Sieg zu erlangen. They're fighting as though we could lose. Die kämpfen so, als ob sie noch verlieren könnten. They're fighting as though they could still end up in hell. Die kämpfen so, als ob sie noch in der Hölle landen könnten. They're not fighting from the victory. Die kämpfen nicht von diesem Sieg her. They're fighting for a victory. Sie kämpfen um einen Sieg. Now there are certain battles that we are fighting for. Nun, es gibt gewisse Schlachten, die wir kämpfen für einen Zweck. But the ultimate battle has been won. Aber die letztendliche Schlacht ist bereits geschlagen. Death has been conquered. Der Tod wurde besiegt. We as believers have been translated from the kingdom of darkness. Und wir als Gläubige sind aus dem Königreich der Finsternis over to the kingdom of his dear son. In das Reich seines geliebten Sohnes hinübergestellt worden. We are now living from victory. Und wir zehren nun von diesem Sieg. We are following the Lord. Wir folgen dem Herrn. He's leading us. Er führt uns in triumph. In diesem Triumphzug. And on his banner is written, it is finished. Und auf dem Banner steht, es ist vollbracht. It is finished. Es ist vollbracht. It is a full victory. Es ist ein völliger Sieg. The Lord himself was in the battle. Der Herr selbst befand sich auf dem Schlachtfeld. The battle was completed. Und die Schlacht wurde geschlagen. The war zu enemy Ende. Was silenced. Der Feind war still, war ruhig gestellt. The territory was won. Dieses Territorium wurde erobert. Planet Earth. Planet Erde. And yet, und dennoch, so many of us have problems applying this. So viele von uns haben Probleme, das anzuwenden. I want you to turn to Jeremiah chapter 38. Blättert mal zu Jeremia 38, bitte. And let's make an application here. Und machen wir hier eine Anwendung. Now, in this situation in Jeremiah, we have Nebuchadnezzar coming against Jerusalem. Nun, in dieser Situation in Jeremia sehen wir, wie Nebuchadnezzar gegen Jerusalem zieht. Zedekiah, who is the king of Jerusalem, und Zedekiah, der König aus Jerusalem, is resisting. Der hält dagegen. But Jeremiah the prophet, aber Jeremia der Prophet, tells him that this king was sent by God. Sagt ihm, dass dieser König von Gott gesandt wurde. Do not resist. Widerstrebe ihm nicht. Here it is, widerstrebe in verse 17. Im Vers 17 finden wir das. Then Jeremiah said to Zedekiah. Und Jeremia sagte zu Zedekiah. Thus says the Lord God of hosts. So spricht der Herr, der Gott der Herrscher. The God of Israel. Der Gott Israels. If you will indeed go out to the officers of the king of Babylon, then you will live. Wenn du zu den Obersten des Königs von Babel hinausgehst, wird deine Seele am Leben bleiben. This city will not be burned with fire. Und diese Stadt wird nicht mit Feuer verbrannt and you werden. And your household will survive. Und du wirst am Leben bleiben, du but und dein Haus. If you will not go out to the officers of the king of Babylon. Aber wenn du nicht zu den Obersten des Königs von Babel hinausgehst, then this city will be given over to the hand of the Chaldeans. Dann wird diese Stadt in die Hand der Chaldeer gegeben they werden. Will burn it with fire. Und sie werden sie mit Feuer verbrennen. And you yourself will not escape from their hand. Und du wirst nicht aus ihrer Hand entkommen. Verse 19. Vers 19. Then King Zedekiah said to Jeremiah. Und der König Zedekiah sagte zu Jeremia. I dread the Jews. Ich fürchte mich vor den Judäern. Who have gone over to the Chaldeans. Die zu den Chaldeern übergelaufen sind. Why? Warum? Because he was such an evil man. Weil er solch ein böser Mensch war. These people fled to the Chaldeans. Diese Menschen sind zu den Chaldeern geflohen. I fear them. Ich fürchte sie. Lest they give me over into their hand and they abuse me. Dass man mich in ihre Hand ausliefert und sie ihren Mutwillen an mir auslassen. That's a justifiable fear. Das ist eine berechtigte Furcht. You treated these people like garbage. Du hast diese Leute wie Dreck behandelt. You should fear them. Du solltest vor ihnen Furcht haben. Okay. Okay. But, aber, verse 20, Vers 20. But Jeremiah said, das sagte Jeremia. They will not give you over. Man wird dich nicht ausliefern. Please obey the Lord in what I am saying to you. Höre doch auf die Stimme des Herrn nach dem, was ich zu dir rede. That it may go well with you and you may live. Dann wird es dir wohl gehen und deine Seele wird leben. But if you keep refusing to go out, wenn du dich aber weigerst, hinauszugehen, this is the word which the Lord has shown me. So ist dies das Wort, das der Herr mich hat sehen lassen. And on and on. Und dann geht's weiter. Well, he refused. Nun, er hat sich geweigert. And he wound up having his eyes gouged out. Und schließlich befand er sich in der Situation, dass ihm die Augen herausgestochen just wurden. Just before he watched all of his children slain before him. Und zwar kurz bevor er noch alle seine Kinder niedergeschlachtet sah. His sons killed right in front of his eyes. Seine Söhne wurden genau vor seinen Augen hingerichtet. Can you imagine? Here's your beautiful sons. Man könnte euch das vorstellen. Hier stehen deine Söhne, deine take schönen, wunderbaren look, Söhne. Zedekiah. Und dann heißt es, schau dir das genau an, Zedekiah. One after another, und einer nach dem anderen killing them, wird getötet. And then his eyes are taken out. Und dann werden ihm die Augen rausgestochen. And he's marched to Babylon. Und dann wird er nach Babylon geführt. Now see the picture. Stellt euch dieses Bild vor. The word of the Lord came. Das Wort Gottes kam. Do not resist this king. Widerstrebe diesem König nicht. He is sent by God. Er ist von Gott gesandt. Go with him. Geh mit ihm. So now there's a parade marching back to Babylon. Nun sehen wir einen Triumphzug zurück nach Babylon. With Nebuchadnezzar himself. Mit Nebukadnezar selbst. Probably. And there they're marching. Und da gehen sie, da ziehen sie dahin. There's people in the parade. Da gibt es Menschen in diesem Triumphzug. Who know that when they get there. Die wissen, wenn sie dort angelangt sein werden, werden sie ins Gefängnis geworfen werden oder getötet werden oder gequält, weil sie Widerstand geleistet haben. Und dann gibt es da andere, die richten sich aus nach Babylon, aber sie erfreuen sich, weil sie gerade eben von einem bösen König befreit wurden. Und wenn ihr zurück zu 2. Korinther 2 und wenn ihr wieder zurückblättert nach 2. Korinther 2 and we read verses 15 and 16, und wenn wir die Verse 15 und 16 lesen, it says this, da heißt es Folgendes: For we are a fragrance of Christ to God. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Among those who are being saved and among those who are perishing. Unter denen, die errettet werden und unter denen, die verloren gehen. To the one an aroma from death to death. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode. To the other an aroma from life to life. Den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. And who is adequate for these things? Und wer ist dazu tüchtig? Now when they would take these prisoners. Nun, wenn die Gefangenen abführten, they had these men who had these who were burning incense. Die hatten da diese Leute, die waren wie ein brennender Weihrauch. And this aroma. Und dieses Aroma, dieser Wohlgeruch. For those who were marching. Also für die, die dahin zogen. Who had resisted. Die sich da widersetzt hatten. Every time they smelled this. Jedes Mal, wenn sie das rochen. It was the aroma of death. Dann war das für sie der Geruch they des Todes. Headed to imprisonment, weil sie kamen auf die Gefangenschaft zu. Toward death. Zum Tode hin. The others, die anderen, who had surrendered, die sich ergeben hatten, were headed toward life, die strebten dem Leben zu. Delivered from a wicked king. Von einem bösen König befreit. Now if we apply this to ourselves, wenn wir das nun auf uns selbst anwenden, we see the Lord Jesus, da sehen wir den Herrn Jesus, preaching the gospel, der das Evangelium predigt, through his prophets, durch seine Propheten. He himself was a preacher. Er selbst war ein Prediger. His apostles proclaimed the good news, und seine Apostel, sie verkünden die gute Nachricht, of his victory, seines Sieges. And he's marching through the world with this message. Und er zieht durch die Gegend, durch die Welt mit dieser Botschaft. And we, who were on the other side, his enemies, und wir, die wir auf der anderen Seite standen als seine Feinde, we're confronted with this reality. Wir werden mit dieser Realität konfrontiert. Do we fight him? Kämpfen wir gegen ihn? Or do we surrender? Oder ergeben wir uns? Should we surrender to God? Sollten wir uns da ergeben, Gott ergeben? Should we fight? Oder sollten wir kämpfen? This is a big decision. Das ist eine große Entscheidung. In the book of Revelations we find this word overcome. Im Buch der Offenbarung finden wir das Wort überwinden. Overcome. Überwinden. They that overcame. Die, die überwunden haben. This is an important thing. Das ist eine ganz wichtige Sache. 1. John chapter 5, verse 3. 1. Johannes 5, 3. We overcame. Let me read it. 1. John chapter 5. 1. Johannes 5. Starting with verse 3. Beginnen wir bei Vers 3. For this is the love of God, that we keep His commandments. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. His commandments are not burdensome. Und seine Gebote sind nicht schwer. Zedekiah, surrender. Zedekiah, gib auf. It's no big deal. Es ist nicht eine schwierige Sache. Surrender. Gib auf. Just get a white flag and walk out. Hol dir eine weiße Fahne und geh da hinaus. That's it. It will go well with you. Es wird dir gut gehen dann. And your children. Und auch mit deinen Kindern. Listen to God's commandment and surrender. Hör doch auf die Gebote Gottes und gib auf. Verse 4. Vers 4. For whatever is born of God overcomes the world. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. And this is the victory. Und dies ist der Sieg, that has overcome the world, our faith. Der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Now watch this. Nun folgendes. Because we have a victory to win. Weil wir einen Sieg haben, zum Sieg hin. It's not the ultimate victory. Es ist nicht der letztendliche Sieg. It's a personal victory. Es ist ein persönlicher Sieg. Before the Lord. Vor dem Herrn. And it means a lot to the Lord. Aber es bedeutet dem Herrn sehr viel. It is a victory in light of His victory. Es ist ein Sieg im Lichte seines Sieges. It is to live my life. Es bedeutet, mein Leben zu leben. In light of what He did. Im Lichte dessen, was er getan hat. And to overcome. Und zu überwinden. Using His victory, seinen Sieg da heranzuziehen, as my source, als meine Quelle, not easily done. Ist nicht einfach. It's a victory. Es ist ein Sieg. There's a battle. Da ist eine Schlacht. There's an enemy. Da gibt es einen Feind. To those who overcome, denen, die überwunden haben, He will reward. Die wird er belohnen. If our faith, wenn unser Glaube, is rewarded, belohnt werden wird with eternal life. Mit dem ewigen Leben. Our faith did not earn it. Unser Glaube hat das nicht verdient. The victory came through Christ. Der Sieg kam durch Christus. But we had to win a victory here. Aber wir mussten da einen Sieg erlangen. We had to step out. Wir mussten einen Schritt tun. Zedekiah, trust me. Vertrau mir. I beg you. Ich bitte dich. Trust me. Vertrau mir. Go out there and surrender. Geh hinaus und ergib dich. No, no. Nein, the nein. Jews out there are going to abuse me. Die Juden da draußen, die werden mir Böses antun. No, no. Zedekiah is going to give me to the Jews. Nein, dieser König wird mich zu den Juden überantworten. I can just see it now. Ich sehe das schon. They'll cut me to pieces. Die werden mich da in Stücke reißen. They'll take my eyes out. Die werden mir die Augen ausreißen. They'll torture me. Die werden mich quälen. No. Nein. It will not happen. Es wird nicht geschehen. Trust me. Vertrau mir. This valley of decision. Dieses Tal, in dem die Entscheidung gefällt wird. Every one of us has to step into it. Jeder von uns muss in dieses Tal hinein. This place of death. Und dieser Ort des Todes. Vulnerability. Verwundbarkeit. Okay, Jeremiah. Okay, Jeremia. I will trust your word. Ich werde auf dein Wort vertrauen. As a man of God. Als Mann Gottes. I will surrender. Ich werde aufgeben. Could you imagine what he would have sensed as he walked out? Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm gegangen ist, wie er da hinausgegangen wäre? Waiting for the worst, but trusting God? Auf das Schlimmste gefasst gewesen sein, aber auf Gott vertrauend. I surrender. Ich gebe auf. I am King Zedekiah. Ich bin der König Zedekiah. Oh, please don't abuse me. I surrendered bitte, according to the word. Bitte tut mir nichts an. Ich ergebe mich gemäß des Wortes. Prophet Jeremiah said nothing would happen. Der Prophet Jeremia hat gesagt, mir wird nichts geschehen. And I'll bet the first officer would have said to him. Und ich wette, der erste Offizier hätte sofort gesagt zu ihm. Don't worry. Keine Sorge. Nothing will happen to you. Nichts wird dir geschehen. Nothing. Nichts. But he would have had to pass through that time. Aber er musste da hindurch, durch diese Phase, trusting God. In der Gott vertrauen musste. You know that all of us have stepped through that. Wisst ihr, alle von uns sind durch diese Phase schon einmal hindurch. When people are confronted with the gospel, wenn Menschen mit dem Evangelium konfrontiert werden, as we confronted people this week in Corinthia, so wie wir diese Woche es bei Leuten in Kärnten gemacht haben, interesting, they were confronted with the gospel. Interessant, sie waren mit dem Evangelium konfrontiert. And I was sitting with like 10 people. Und ich saß da mit vielleicht 10 Leuten zusammen. And I got to share in German. Und ich konnte in Deutsch ihnen etwas mitteilen. God blessed it so much. Und Gott hat das so sehr gesegnet. I honestly thought before God. Ganz ehrlich, vor Gott habe ich gedacht. Every person in this room is going to get saved tonight, everyone. Jede einzelne Person in diesem Raum wird heute Abend errettet werden. How could they not? Wie könnte es nicht so sein? God is so present. Gott ist doch so gegenwärtig. It's so clear. Das ist so offenbar. Does anyone have anything to say? Mag irgendjemand etwas sagen? Like, shall we pray now? So, wie sollen wir jetzt beten? Or, that's amazing. Oder das ist wunderbar. Pastor Rob, I never heard that before. Pastor Rob, sowas habe ich vorher noch nie gehört. Wow. But you know what happened? Aber wisst ihr, was dann geschah? A few people did that. Ein paar Menschen taten das. But then the most did the opposite. Die meisten aber taten genau das Gegenteil. And it's written right here. Und genau hier steht es so. It became a savor of death. Es wurde für sie ein Geruch zum Tode. Death. Tod. Here it is again. To one, in verse 16, it is an aroma from death to death. In Vers 16, den einen ein Geruch vom Tod zum Tode. To the other, an aroma of life to life. Den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Do you know that we all have to step into this space of vulnerability? Wisst ihr, wir müssen alle in diesen Raum eintreten, wo wir verwundbar sind. The sinner has to overcome that. Und der Sünder muss das überwinden. He has to step by faith. Er muss einen Schritt im Glauben tun. This is his victory. Das ist sein Sieg. Look, you've got one thing to do. Schau mal, eine Sache musst du tun. I know that you're a sinner. Ich weiß, dass du Sünder bist. I paid it. Ich weiß es, ich habe dafür bezahlt. I require one thing from you. Eines fordere ich von dir. Step by faith. Mach einen Schritt im Glauben. Into the place of death. In diesen Raum des Todes into hinein. The place of vulnerability. In diesen Raum der Verwundbarkeit. Take a step toward a holy God. Mach einen Schritt hin zu einem heiligen and Gott. Say, I am guilty. Und sage, ich bin schuldig. And I promise you, says the word, und ich verspreche dir, so heißt es im Wort, you'll find mercy. Du wirst Barmherzigkeit finden. But the unbeliever won't do it. Aber der Ungläubige wird es nicht tun. He won't overcome. Er wird das nicht überwinden. His ideas about God. Und zwar seine Vorstellungen über Gott. He holds on. Er hält sich fest. He resists God. Er widerstrebt Gott. He fights God. Er kämpft gegen to Gott. The end. Bis zum Ende. And here's the Messiah with the nail-scarred hands. Und hier ist der Messias. Seine Hände sind von den Nägeln saying, durchbohrt. Come unto me. Und er sagt, kommt her zu mir. Please come unto me. Bitte kommt her zu mir. But the unbeliever will not take that step. Aber der Ungläubige wird diesen Schritt nicht tun. Into vulnerability. Hinein in die Verwundbarkeit. And oftentimes we don't take the same step. Und sehr oft machen wir dasselbe auch nicht. Now let's apply this. Let's read verse 14 one more time. Wir wollen das nun anwenden. Lesen wir den Vers 14 noch einmal. But thanks be to God. Gott aber sei Dank, who always leads us in his triumph in Christ. Der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus. Christ is the general. Christus ist der General. Marching into the world. Er geht da hinein in die Welt. His sword is his word. Sein Schwert ist das Wort. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als jedes andere zweischneidige Schwert. Cutting asunder the soul from the spirit. Trennt Geist von der Seele. He's coming forth. His word is being proclaimed. Sein Wort wird da verkündet. We are resisting. We are the enemies of God. Wir widerstreben dem. Wir sind Feinde Gottes. Augustine said this. Augustinus sagt Folgendes. He said, I can read it. I have the quote right here. Hold it one moment. He said, kann's euch gleich vorlesen. Ich habe hier dieses Zitat. It is not reason which turns the young man from God. Es geht nicht über den Verstand, der einem jungen Menschen zu Gott von Gott wegbringt. One more time. It is not reason that turns the young man from God. Also nicht der Verstand bringt den jungen Menschen von Gott weg. It is the flesh. Es ist das Fleisch. Skepticism. Die Skepsis. Only provides him with excuses. die versorgt ihn nur mit Entschuldigungen for the life he is leading. Für das Leben, das er selbst lebt. Christ is coming in. Christus kommt da hinein. Creation, die Schöpfung, salvation, Errettung, the prophecies of Christ. Die Prophezeiungen von Christus. We are his enemies resisting him. Wir sind seine Feinde und wir widerstreben ihm. And then suddenly we overcome. Aber plötzlich überwinden wir. We say, I surrender. Wir sagen dann, ich gebe auf. Kill me. Töte mich. Do whatever you want. You're a holy God. Mach was immer du willst, heiliger Gott. I deserve the worst. Ich verdiene das Schlechteste. Be merciful, please. Sei mir barmherzig, bitte. Are you gonna kill me? Wirst du mich umbringen? Are you gonna torture me? Wirst du mich quälen? Are you gonna send me to Africa? Wirst du mich nach Afrika schicken? Be a missionary? Als Missionar? And starve to death? Und dort für den Hungertod preisgeben? Are you gonna send me to China to be imprisoned? Oder werde ich nach China geschickt werden und dort im Gefängnis landen? Pay for my sins? Für meine Sünden? Nothing? Nichts? You mean that's it? Du meinst, das ist es, das war's? You mean I'm in your kingdom now? Du meinst, ich bin jetzt in deinem Königreich? You mean I'm on your side? Du meinst, nun bin ich auf deiner Seite? You mean I'm in the victory with you? Du meinst, nun stehe ich neben dir im Sieg? Right. Genau. And he's leading us in triumph. Und er führt uns da im Triumphzug umher. In every circumstance of life. In jedem Lebensumstand. This is what it talks about. Davon ist hier die Rede. Christ is leading us in through every circumstance of life. Christus führt uns in jedem Bereich unseres Lebens. This is why this verse is one of my three. Und deshalb ist dieser Vers favorite verses in the Bible. Einer meiner drei Lieblingsverse in der Bibel. I think I have quoted this verse for myself more than any other. Ich glaube, ich habe diesen Vers für mich selbst schon mehr als für, als jeden anderen für mich in Anspruch outside genommen. Psalm 23:1. Außerhalb von Psalm 23:1. You're facing a situation today? Stehst du heute vor einer solchen Situation? Financial, in finanzieller Hinsicht? Oder zu Hause? Political, in politischer Hinsicht? What situation can we name? Welche Situation können wir da bloß zitieren? He is leading us in triumph. Er führt uns im Triumphzug into umher. These details. In diesen Details. And he's saying this. Und er sagt Folgendes. Trust me. Vertraut mir. This is a big one. Boah, das ist eine große Sache. You don't know my husband. Du kennst ja meinen Ehemann nicht. Trust me. Vertraut mir. I mean, come on, Lord, I trusted you for salvation, but you don't know my husband. Na, Herr, bitte, ich habe dir vertraut in Bezug auf die Rettung, aber du kennst ja meinen Ehemann nicht. I'll lead you in triumph, trust me. Ich werde dich im Triumphzug umherführen. Vertrau mir. Nein. I'm not going back there. Nein, dort gehe ich nicht zurück. Nothing will happen. Trust me. Nichts wird geschehen. Vertrau mir. Trust me. Vertrau mir. And live. Und lebe. Nein. Trust me. Vertrau mir. Don't do it your way. Mach's nicht auf deine Art. Do it my way. Mach es auf meine Art. If the unbeliever departs, let him depart. That's another thing. Wenn der Ungläubige sich abwendet, dann ist das seine Sache. Das ist was anderes. But how many of us are faced with a circumstance? Aber wie viele von uns, die wir verschiedenen Umständen entgegentreten, and we will not step into death. Machen nicht diesen Schritt hinein in den Tod. Vulnerability. Dort, wo sie verwundbar sind. And say, okay, Lord. Und sagen dann, okay, Herr, I'm here, I'm vulnerable right now. Ich bin hier und ich bin nun verwundbar. But I'm trusting you. Aber ich vertraue dir. If they give me to the Jews, wenn die mich den Juden überverantworten, they're gonna butcher me. Die werden mich hinschlachten. They're gonna take my eyeballs out. Die werden mir den Augapfel rausreißen. They're gonna pierce my ears, my eardrum, they're gonna hang me upside down. Die Ohren zerschneiden und was auch immer. Die werden mich kopfüber aufhängen. I'm trusting you. Ich vertraue dir. I'm trusting you. Ich vertraue dir. Okay, let's go, Jeremiah. Okay, Jeremiah. Trusting you. Ich vertraue dir. Okay, anything happens, Jeremiah. Wenn irgendwas passiert, Jeremiah. Right. Same thing with us. Aber genauso ist es bei uns. He's leading us in triumph. Er führt uns im Triumphzug umher. He's leading us in triumph. Er führt uns. We're going into circumstances. Wir werden in Umstände gelangen. We are trembling. Wir zittern. We're thinking, what shall I do here? Und wir fragen uns, was mache ich hier? The enemy is too great. Der Feind ist zu groß. And Christ is saying, trust me. Und Christus sagt, vertraue mir. Trust me. Vertraue mir. I'll read one verse and we'll close. Turn to the first chapter of 2 Corinthians. Einen Vers noch und dann wollen wir abschließen. Blätter zum ersten Kapitel, 2. Korintherbrief. Verse 8. Vers 8. Watch this. Folgendes. Two verses. Zwei Verse. Paul writes, Paulus schreibt, we do not want you to be unaware, brethren, of our affliction which came to us in Asia. Denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist. That we were burdened excessively beyond our strength. Dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, beyond our strength. Über unsere Kraft hinaus. Maybe your burden tonight, beyond your strength. Vielleicht bist du heute Abend so übermäßig beschwert, über deine Kraft so hinaus. That we despaired of life. So dass wir sogar am Leben verzweifelten. The Apostle Paul was in despair. Der Apostel Paulus hier ist verzweifelt. Depressed. Deprimiert, fearful, hat Angst, wanted to die, wollte sterben, was suicidal maybe. Der dachte vielleicht sogar an Selbstmord. Well, not quite, but almost there. Ja, noch nicht, aber beinahe. Verse 9, we had the sentence of death within ourselves. Vers 9, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. That means he was sure. Das heißt, er war sich sicher. We're gonna die. Ich werde sterben. These people are crazy. Diese sind verrückter, diese Leute. They're like nuts here. Das sind wie Wahnsinnige. They hate us. Die hassen uns. The whole city is against us. Die ganze Stadt ist gegen uns. It's just a matter of time before they find us. Nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden werden. And we had this inside of us. Und das hatten wir in uns selbst schon. Watch this. In order that we should not trust in ourselves. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, but in God, sondern auf Gott, who raises the dead. Der die Toten auferweckt. Why did he put that in there, who raises the dead? Warum steht das hier, der die Toten auferweckt? Why didn't he just say, we trust not in ourselves, but in God? Warum kann hier nicht bloß stehen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott? Because wasn't Paul saying this? Weil vielleicht Paulus nicht Folgendes ausgedrückt hat. Ich frage mich, ob er nicht zu diesem Timotheus und den anderen Jungs gesagt hat, look, we're probably gonna die. Schau, wir werden möglicherweise sterben. But even if we do, aber selbst wenn das so sein sollte, God can raise us from the dead. Gott kann uns von den Toten auferwecken. No problem. I mean, God's in control. Ist kein Problem. Gott hat die Kontrolle. Look, it looks like it's just a matter of time before that mob gets us. Schaut mal, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis uns diese Menge hier ergreifen wird. God can raise us from the dead. Aber Gott kann uns von den Toten auferwecken. Let's trust him. Lasst uns ihm vertrauen. Paul was faced with this over and over, and so are we. Und Paulus stand diesen Dingen gegenüber ununterbrochen. So sind es auch wir. I'm coming, Lord, but it's not easy. Ich komme, Herr, aber es ist nicht einfach. Take the step, son. Overcome. Overcome. Sohn, mach einen Schritt. Überwinde. Overcome. Überwinde. Overcomer. Sei ein Überwinder. Come on. Komm, sei ein Überwinder. Oh, I can't do it. I can't do it. Ah, ich schaff das nicht. Come on. Overcome. Komm, do it. Überwinde, komm. Overcome. Im Glauben. Vertrau mir. Ich habe die Kontrolle. Ich kann dich auf den Toten auferwecken. Keine Sorge, glaube mir. Here you go, in the place of death. Mach einen Schritt in diesen Raum hinein. Everything can happen right now, wo du verwundbar wirst. Going to happen. Alles kann da passieren, aber nichts wird geschehen. Nothing. I'm in control. Ich habe die Kontrolle. Wow. Nothing happened. Nichts ist passiert. He was in control. Er hat wirklich die Kontrolle. Everything gehabt. Could have happened. Alles hätte passieren können. But it didn't. Aber es geschah nichts. Wow. And suddenly, und plötzlich, we are the sweet smell. Sind wir dieser liebliche Wohlgeruch? Wow. And people say, und die Leute sagen, wow, what is that? Ah, oh, was ist das? It's the sweet smell of Jesus coming through. Es ist dieser liebliche Wohlgeruch, der durch Jesus sich zeigt. You overcame, son. Ah, du hast überwunden, Sohn. Because the word was in you. Weil du das Wort in dir hattest. 1. John chapter 2, verse 14. 1. Johannes 2, 14. Young man, junger Mann, you are strong. Du bist stark. Why? Warum? Because the word of God is in you. Weil das Wort Gottes in dir ist. And you overcame. Und du hast überwunden. See that even? People outside are rejoicing with us. Sogar da draußen freuen sich die Leute. That's how it should be. People come into church like this all the time. So soll es sein. Die Leute sollten so in die Gemeinde kommen. Could you imagine that from the whole city? Könnt ihr euch vorstellen, von der ganzen Stadt kommen sie so her, hupend. Kommt in die Gemeinde, hupend. Well, pray with me tonight. Nun, bete heute Abend mit mir. Amen. Amen. He always. Er führt uns immer. Leads, and the word leads is continual. Und dieses Wort führen spricht von einer wiederholenden He Handlung. Always leads us. Er führt uns immer in triumph. Im Triumphzug. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend. That you are the one who leads us. Dass du derjenige bist, der uns führt. In Christ. In Christus. Through all situations, in allen Situationen, even when they're beyond our emotional, selbst wenn sie unsere gefühlsmäßigen, physical, unsere körperlichen, psychological capacity, psychologischen Kapazitäten übersteigen, financial capacity, oder unsere finanziellen Möglichkeiten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir, that this is the life of a believer, dass das Leben eines Gläubigen so ist. To follow Jesus. Jesus nachzufolgen. Maybe you're here tonight and if you die, you don't know where you would go. Vielleicht bist du heute Abend hier und du weißt nicht, wohin du kommst, wenn du stirbst. You have never taken that step. Und du hast noch niemals diesen Schritt gemacht. To put your faith, deinen Glauben in a holy God, in einen heiligen Gott zu setzen. Who gives mercy, der dem Barmherzigkeit gibt. Through Christ. Der an Christus glaubt. Pray with me tonight. Dann bete heute Abend mit mir. Say God in heaven. Sage Gott im Himmel. I am a sinner. Ich bin Sünder. Without a doubt. Ohne Zweifel. I come before you. Ich komme zu dir. For mercy. Und um Barmherzigkeit. I step into the place of vulnerability. Ich mache diesen Schritt hinein, wo ich verwundbar bin. Give me mercy. Gib mir Barmherzigkeit. Through Jesus. Durch Jesus. Through his death. Durch seinen Tod. His burial. Durch sein Begrabensein und seine Auferstehung tonight. Heute Abend. Save me. Errette mich. I want to be your child. Ich möchte dein Kind sein. I want to be on your side. Ich möchte auf deiner Seite stehen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. If you're a believer tonight, und wenn du heute Abend Gläubiger bist and you're facing a situation that is far beyond your capacity. Und wenn du einer Situation gegenüberstehst, die dir einfach eine Nummer zu groß ist, let's all close our eyes. Schließen wir alle unsere Augen. Just lift your hand to the Lord. Hebt einfach eure Hände zum Herrn. Say, Lord, I'm right here. Und sagt, Herr, ich bin heute Abend hier. Father, you see all those hands tonight. Und Vater, du siehst all diese Hände heute Abend. Lead us in triumph. Führe uns im Triumphzug. As we trust your word. Wenn wir auf dein Wort vertrauen, against our emotions, gegen unsere und gegen das, was unsere Gefühle sagen, unsere Furcht, and we become overcomers, und wir werden zu Überwindern through faith, im Glauben in your word, in dein Wort. In Jesus name we pray. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Amen. Amen. Amen. God bless you. Gott segne euch.